Sprachgestaltung. Eine Spielerei mit ernsthaftem Gehalt. Hi, du? Ja, du da. Wo bist denn du? Gott sei Dank, ich treffe dich an. Das freut mich. Dann macht es endlich wieder Spaß. Kenne ich dich erst einmal gut, lernst auch du mich besser kennen. Man sollte nicht davor wegrennen, sich zu verstehen. Wir haben beide schon manchen Mist erlebt und doch etwas geschafft. Gut soll da sein, was uns gegeben ist. Damit besteht Frieden. Du bist ein mir gern gesehener Gast.